Bitte Guten Tag. schön. Guten Tag. Ural ist mein Name. Ich bin hier als Zahnarztin tätig und würde gerne das aufnehmende Gespräch führen. Bevor Sie mir über Ihre Beschwerden erzählen, möchte ich einige persönliche Daten erfragen. Sind Sie damit einverstanden? Natürlich, sehr gerne. Ja, halten Sie bitte. Mein Name ist Hund, Peter Hund. Peter Hund. Hund. Herr Hund, können Sie bitte Ihren Nachnamen langsam buchstabieren? Hund. D. Okay. Hund, wieder Hund. Ja. Herr Hund, wie alt sind Sie? Ich bin 41 Jahre alt. 41 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Am 20. Januar 1982. Januar 1982. Okay. Wie groß und wie viel wiegen Sie? Ich bin circa 80 Kilogramm und bin 1,65 Meter. Ein Meter 65. Okay. Was führt Sie zu uns, Herr Hund? Was kann ich für Sie tun? Ja, also ich komme heute zu Ihnen, weil ich Schmerzen im Unterbauch habe. Schon seit 3 Tagen jetzt und die werden immer mehr. Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Also eher langsam aufgetreten, aber jetzt werden sie immer mehr. Ja. Ich verstehe. Seit 3 Tagen, ja. Und wo stark sind die Schmerzen am Hestern? Bitte? Wo stark sind die Schmerzen in die Körper? Wo stark? Wo stark sind die Schmerzen? Im Unterbauch, also Unterbauch, Unterbauch. ganz Unterbauch oder rechte Seite, linke Seite? Ja, also eher so mittel- und linksseitig. Mittel- und links. Okay. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala? Wobei von 0 bis 10. Wobei 0 kein Schmerz und 10 sehr starke Schmerzen. Sechs bis sieben. 6, 7. Können Sie genauer beschreiben, die Schmerzen? Sind die Schmerzen eher dumpf, stechend, brennend oder ziehend? Ja, eher so drückend und stechend, würde ich sagen. Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Nee, eigentlich nicht. Aber so, das ist auch, wenn ich jetzt zum Beispiel nach dem Stuhlgang ist das auch ein bisschen besser oder während des Stuhlgangs tut es auch weh. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Ein bisschen in die Leisten, aber nicht viel. Sie haben gesagt, die Schmerzen sind immer da, aber nur nach dem Toilette gehen ein bisschen besser. Ja? Nee, eher auch schlimmer, nicht besser, Schlimmer. Ja, schlimmer. oh, okay. Und die sind auch ab und an. Immer mehr und weniger. Okay, wellenförmig, Sie meine. Ja, die kommen und gehen, ja. Okay. Auch nachts. Nehmen Sie gegen etwas die Schmerzen? Also meinen Sie jetzt für die Schmerzen, habe ich Ja. Ibuprofen genommen, ja. Wie bitte? Ich kann nicht Ich habe verstehen. Ibuprofen genommen. Ibuprofen. Ibuprofen. Ja. Wie viel Mal nehmen Sie ein? Ich glaube, jetzt 3, 4 Mal habe ich eingenommen in den letzten 3 Tagen. Total 3 bis 4 Mal. Ja, ich glaube Aber schon, ja. täglich. Okay. Also nicht täglich, sondern in den letzten 3 Tagen. Okay, ich verstehe. Haben Sie früher Beschwerden? Nein, das erste Mal. Ich habe noch nie solche Beschwerden gehabt. Waren Sie deswegen schon einem anderen Arzt? Ich habe ja gesagt, habe diese Schmerzen noch nie gehabt vorher. Okay. Deswegen war ich auch noch nie beim Arzt gewesen. Haben Sie Ungewöhnliches bemerkt über diese Schmerzen? Wie meinen Sie das? Zum Beispiel, nein, ich kann fragen. Ja. Haben Sie Fieber, Steifrost oder Nachtschweiß? Also, ich fühle mich krank, aber ich habe mein Fieber nicht gemessen. Haben Sie Kaltenschweiß bemerkt? Wie bitte? Haben Sie Kaltenschweiß bemerkt? Nein. Haben sich ist Ihnen schwindelig oder schwarz vor den Augen? Nein. Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen? Ich habe mich tatsächlich vor 2 Tagen habe ich mich übergeben, ja. Ich weiß aber nicht, ob das damit in Verbindung steht. Aber keine Erbrechen. Ich habe mich übergeben, doch. Okay. Übergeben also, Mal, ne? zweimal oder Einmal, dreimal? ich habe mich einmal übergeben. Einmal. Wie ist wie sieht die Erbrochen aus? Das war so gelblich. Gelblich. Gelblich, ja. Leiden Sie unter Appetitlosigkeit? Nee. Eigentlich nicht. Ja, in letzter Zeit haben Sie Gewicht verloren. Was habe ich verloren? Ich verstehe Sie sehr schlecht so ein bisschen. Ja, ich weiß. In letzter Zeit haben Sie ab und zu genommen. Nee, eigentlich gleich geblieben. Haben Sie Schlafstörungen? Nee, aber jetzt in den letzten 3 Tagen, weil ich Schmerzen habe, ne, kann ich nicht durchschlafen so richtig. Haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Ja, Sie haben gesagt, zweimal. Aber ja, bitteschön. Haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang? Also ich habe keine Probleme, aber ich habe in den letzten 3 Tagen so Wechseln im Stuhlgang. Mal weich, mal etwas härter. Ich kann nicht verstanden. Ich habe eher so Wechseln im Stuhlgang. Also Okay, mal ist er weich, mal ist er etwas härter, der Stuhlgang. okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nein. Haben Sie bemerkt im Stuhl, bemerkt, haben Sie im Stuhl Blut bemerkt? Nein. Farbe Veränderungen haben Sie bemerkt im Stuhl? Habe ich nicht bemerkt, nein. Okay. Das. Ja. Oh. Haben Sie Herzrasen, Herzklopfen oder Atemnot? Nein. Gibt es in Ihrer Krankengeschichte wichtige Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Zum Beispiel Zuckerkrankheit, Bluthochdruck. Nein, ich habe weder Zuckererkrankung noch habe ich einen Bluthochdruck. Nein. Nein, habe ich nicht. Nein. Okay. Wurden Sie schon einmal operiert? Ich wurde schon mal operiert, ja. Welche operieren wurden Sie? In der Kindheit wurden meine Mandeln entfernt. Wie war Arzt sind Sie? Wie alt ich war? Ja. 10 Jahre war ich. Gab es Komplikationen während der OP? Nee, nicht, dass ich wüsste. Nehmen Sie regelmäßig oder gelegentlich Medikamente ein? Ja, ich nehme Schilddrüsenmedikamente ein. Wie heißt die Medikamente? Das Medikament heißt L-Thyroxin. Wie viel Dosierung nehmen Sie ein? Ich glaube, das sind 25 Mikrogramm. Täglich. Jeden Morgen, ja. Jeden Morgen. Nehmen Sie weitere Medikamente? Das war's? Nicht regelmäßig. Manchmal nehme ich Ibuprofen ein, wenn ich Schmerzen habe. Okay. Haben Sie gegen etwas Allergien oder Unverträglichkeit? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ist Ihnen alle Impfungen bekommen? Wie meinen Sie das? Ja. Sind Sie alle geimpft? Was heißt denn alles? Kinderimpfungen oder Corona, gegen Corona? Also Corona bin ich dreimal geimpft. Ja. Und ich glaube, ich bin auch gegen meine Kindheitserkrankung geimpft. Das weiß ich aber nicht. Okay. Rauchen Sie? Ja, ich rauche. Wie viele Zigaretten rauchen Sie täglich? Ja, so 10 Stück am Tag ungefähr. 10 Stück täglich. Seit wann rauchen Sie? Schon lange, seit bestimmt 25 Jahren bestimmt. Weiß ich nicht ganz genau. Ja. Trinken Sie Alkohol? Manchmal, wenn bei auf dem Geburtstag oder wenn ich feiern bin. Gelegentlich. Ja, Gelegentlich. ein bis zwei. Welche Alkohol trinken Sie? Ist unterschiedlich. Unterschiedlich, ja. Bitte nehmen Sie es persönlich. Es ist eine Frage. Nehmen Sie sonstige Drogen? Ob ich Drogen einnehme? Ja. Nein. Ich muss fragen, gibt es wichtige Erkrankungen in Ihrer Familie? Ich meine, Ihr Vater, Ihre Mutter oder Geschwister. Was heißt denn wichtig? Was meinen Sie mit wichtig? Zum Beispiel Zuckerkrankheit, herzkrank oder Bluthochdruck. Also mein Vater hatte Krebserkrankung, wenn das wichtig ist. Ja, natürlich. Eine Krebserkrankung, genau. Und meine Mutter hatte Rhythmusstörungen am Herzen. Ja, ich muss fragen, Ihr Vater momentan lebt Ihr Vater im Moment? Er ist verstorben. Verstorben. Wie war er? 65. Für und sechzig Jahre. Welche Krebs wissen Sie? Der hatte Darmkrebs. Darmkrebs. Tut mir leid. Es. Und Mutter lebt auch. Sie lebt noch. Sie hat Oh. nimmt Medikamente ein. Wie alt ist sie? Sie ist jetzt auch 65 Jahre alt. 65 Jahre alt. Medikamente. Haben Sie Geschwister? Ich habe eine Schwester. Sind Sie gesund? Ich oder meine Schwester? Ihre Schwester. Die ist gesund, ja. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Ja. Informatiker. Wie bitte? Informatiker. Informatiker, okay. Haben Sie Stress auf der Arbeit? Nein. Nö, eigentlich nicht. Normal. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin ledig. Ledig. Haben Sie Kinder? Mit wem wohnen Sie? Mit meiner Katze. Ha, sehr schön. Ich habe eine Katze auch. Schön. Herr Hutz, ich denke, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie hinzufügen etwas? Was habe ich denn? Also ich habe stark Schmerzen jetzt wieder. Was habe ich denn Ja, und machen wir denn jetzt weiter? ich verstehe. Zuerst ich werde körperlich untersuchen, dann werde ich Blutabnehmen für Labor. Danach müssen wir ein paar Untersuchungen durchführen. Was Und machen Sie denn bitte? Was machen Sie dann, für eine? ja, Abdomensonu Was durchführen. ist das? Abdomen, nein, Ultraschall. Bauchultraschall. Okay. Ist das Und eine Operation oder was ist das? ja, es ist zu früh, etwas zu sagen. Erst einmal, Nein, Ultraschall. Ist es eine Operation, der nein, Ultraschall? nein, keine Operation. Es ist eine schmerzlos und strahlenlos Untersuchungsmethode. Ja, mit Schalenwellen wird Untersuchung ihr Bauchorganen via. Und Das wie ein Röntgen oder wie ist das? nein, nein, nur Ultraschallwellen. Es ist nicht Röntgen. Also keine Tomographie. Nein. Nein, es ist Nicht bisschen so gefährlich. eine Röhre oder sowas. Nein, nein, nur eine Probe benutzen wir und ein Probe? Probe, ja. Stuhlprobe oder? Wie bitte? Eine Stuhlprobe? Nein, ein Gerät, was ich erklären? Was kann ich erklären? Leider. Okay. Geben Sie mir noch Schmerzmedikamente? Ja, ich kann geben, aber ich rate Ihnen ein bisschen aushalten. Können Sie das machen? Warum können Sie mir nicht was geben? Weil wenn Sie ein Medikamente eingenommen, manchmal Ihre Beschwerden verwechseln und dann unsere unsere Diagnose verwechseln können. Und Oder? wann kriege ich Schmerzmedikamente? Weil ich habe jetzt wieder sehr stark Schmerzen. Oh. Ich habe keine Ahnung. Okay, wissen Sie nicht. Ja. Okay. Okay. Dann warte ich noch ein bisschen. Ich habe gesagt, ich bin sehr aufgeregt. Dann warte ich noch ein bisschen, bis die Blutuntersuchungen da sind. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere noch Fragen? Hallo. Hallo. Einen Moment. Hören Sie mich? Ja. Hör Sie. Ja, Entschuldigung, unsere Kollegen haben viele Fragen gefragt, aber ich möchte ein paar Fragen über Schmerzen. Darf ich fragen? Bitte schön, fragen Sie bitte. Ja, wo genau diese Schmerzen? Könnten Sie bitte diese Schmerzen genau lokalisieren? Diese Fragen schon hat gestellt İsa. Noch Ja, andere? aber ich kann Unterbauch mehr links. Linke linke Seite. Ja. Ja. Noch andere Fragen? Linke und Mitte. Ja. Er hat gesagt. Könnten wir als erstes anfangen, Murat Hocam? Ja, aber ich habe keine Ahnung in diesem Fall über in diesem ja, Unsere warum? Kollegin hat heute unsere Kollegin hat heute später im Krankenhaus gegangen und deswegen viele falsch Falsch gestellte Fragen ja oder falsch stellen ja Fragen, sondern auch alles. ja, sie war ein bisschen aufgeregt. Ja. Ja. Und, aber das ist, glaube ich, normal. Dann machen wir das zusammen mit dem Oberarzt. Ja? Okay. Okay, bitte schön. Vielleicht kann der Oberarzt etwas helfen. Really? Ja. Guten Tag. Hallo. Murat ist mein Name. Hallo, Heute Murat. habe ich bei Peter Hund eine Anamnesgespräch durchgeführt. Herr Hund ist 41 Jahre alt, 80 Kilogramm schwer und 1 Meter 65 Groß. groß. Ja, er kam zu uns wegen seit heute Morgen, nein, seit 3 Tagen Beschwerden, langsam aufgetretener Unterbauchschmerzen. Oder ja, Ja, okay. Unterbauchschmerzen. Ja, die Schmerzen stark sind im Link- und Mittelunterbauch. Schmerzintensität liegt bei 6 bis 7 von 10. Und Schmerzen sind als drückend, stehend und ja, und stehend. Keine bestimmte Auslöser für die Schmerzen. Und der Patient beschrieb, der Patient berichtete, dass die Schmerzen schlechtern nach dem Toilette gehen. Zugang. Und ja, er nimmt in letzten 3 Tagen 3 bis 4 Mal Ibu eingenommen hat und sie hat keine frühere Beschwerden und sie Ja, fühle ja. na er fühlt sich Fieber, aber kein gemessen hat und er leidet an Übelkeit seit 2 Tagen und einmal Erbrechen hat, ja. Die Erbrochene ist gelblich und er hat keine Appetitlosigkeit. Er hat Insomnie seit 3 Tagen Insomnie wegen Schmerzen Hat er und die Insomnie oder Schlafstörung? Schlafstörung. Die Somnie, oder? Insomnie ist eher so, wenn man gar nicht schlafen kann, ja, oder? Okay. Wenn er, also Schlafstörungen, weil er die Schmerzen nicht hat, ne? Okay. Er hat auch seit 3 Tagen Stuhlwechsel. Okay. Ja. Andere Begleitsymptom ist unauffällig. Sind unauffällig, ja. Hat der Blut im Stuhl? Hat der Blut im Stuhl? Stuhl, ich kann nicht ganz verstehen, aber er hat gesagt, Stuhl wechseln. Manchmal, diarrhö, manchmal Verstopfung. Ich kann nicht ganz verstehen. Also manchmal flüssig, manchmal fest im Stuhlgang, meint er wahrscheinlich. Also manchmal Durchfall, manchmal Verstopfen. Ja, ja. Ja, manchmal Diarrhö, manchmal Obstipation. Ja, ich verstehe das, aber ich kann nicht erklären. Ja. Okay, also hat er denn Blut im Stuhl gehabt? Nein, nein, er hat kein Blut bemerkt im Stuhl. Okay, okay. Und ja, das war's. Aber ich habe keine Ahnung, fertig aus. Okay, hat er irgendwelche Vorerkrankungen? Ja, es gibt keine Vorerkrankungen. Nein. In Operationen. Hat er keine Vorerkrankungen? Wie bitte? Hat er irgendwelche Vorerkrankungen? Nimmt er Medikamente ein? Regelmäßig? Ah, ja, aber er hat gesagt, keine Vorerkrankungen. Ja, richtig. Ich habe nicht bemerkt. Natürlich. Ja, er hat gesagt, keine Vorerkrankungen hat, aber er nimmt regelmäßig Eltroxin, 50 Milligramm täglich. Deswegen hat er Schilddrüse 25 Mikrogramm. 25 Mikrogramm. 25? Ich habe 50. 25. Was hat er denn dann für eine Vorerkrankung, wenn er L-Thyroxin einnimmt? Hypothyreose. Haben Sie das gefragt? Hat er das? Wenn jemand regelmäßig Medikamente nimmt, müssen Sie fragen, warum er diese nimmt. Ja, natürlich. Hat er vielleicht eine Hashimoto? Ja. Hat er was anderes? Hat er eine einfache Schilddrüsenunterfunktion? Hat er Schilddrüsenknoten? Hat er noch die Schilddrüse? Hat er Operationen gehabt? Okay. Ja. Hat er Voroperationen gehabt? Ja. Hat er Voroperationen gehabt? Ja. In Operationen ist ein Tonsillektomie mit Sehnenlebensjahren bekannt. Keine Komplikation. Er nimmt auch bei Bedarf Ibuprofen gegen Schmerzen. Hat er in der letzten Zeit einen Unfall gehabt? Ja, natürlich. Ich habe nicht gefragt. Haben Sie nicht gefragt? Okay. Leider. Aber kann ich während körperlicher Untersuchung fragen? Okay. Der Patient beschreibt jetzt Unterbauchschmerzen, eher linksseitig. Richtig? Und Sie wissen noch nicht genau, was er haben könnte. Okay. Was machen wir denn für Diagnostik mit dem Patienten jetzt? Was würden Sie machen mit dem Patienten? Ja, zuerst ich werde körperlich untersuchen, besonders abtasten und abhören. Wie ist Darmgeräusch und abtesten? Achten ich darauf, Druckschmerzen oder Lostatschmerzen im Oberbauch. Und dann würde gerne Labor untersuchen. Was würden Sie machen im Labor? Welche Parameter? Welche Parameter? Blutbild, Blutzucker und Elektrolyte, Sundungsparameter. Welche Nutzungsparameter machen Sie? CRP, BCG und Okay, das reicht. Ja. Das reicht. Und machen ja. Sie sonst irgendwelche Blutwerte noch? Leberwerte, Gallenwerte, Cholesterinwerte? Ja, Leberwerte, Nierenwerte, ja, natürlich. Sie haben gesagt, er nimmt Schilddrüsenmedikamente ein. Ich würde Ah, ja, natürlich. T3, T4 und TCH. Ja, genau. TSH reicht erstmal aus. FT4, FT3 können Sie nachmelden, wenn TSH auffällig sein sollte. Aha. Müssen Sie nicht sofort mit abnehmen. Okay. Wann war er denn zuletzt beim Hausarzt gewesen? Haben Sie ihn gefragt? Nicht gefragt. Nicht Ja, gefragt. ich War muss der. fragen. Wann waren in die letzte Hausarzt? Besuch, genau. Ja. Ja. Okay, Sie haben jetzt den Blut ab, Sie haben ihn untersucht, ne? Körperlich untersucht, Sie nehmen Blut ab. Was machen Sie noch? Abdomensono. Okay, Erst einmal EKG. EKG schreiben. Okay. Alle Fälle muss ich EKG schreiben und dann ich muss Abdomensono durchführen. Okay, Sie können aber noch was am Labor messen. Ah ja, Stuhldiagnostik. Stuhldiagnostik, das dauert lange, das dauert 3 Tage. Das hilft uns jetzt hier nicht, ja, wenn wir Stuhldiagnostik machen. Aber wir können noch etwas kontrollieren. Den Urin. Urin müssen wir kontrollieren. Er hat Unterbauchschmerzen. Er könnte auch Harnblasenschmerzen haben. Er könnte Blutmikrohämaturie haben. Das wissen wir nicht. Also, ja, aber er hat gesagt, nie Schwierigkeiten oder Probleme beim Wasserlassen, oder? Aber vielleicht sieht er das nicht. Mikrohämaturie können Sie nicht sehen. Asymptomatische, okay. Mikrohämaturie, ne? Mikrohämaturie. Okay. Das gehört zu einer normalen Diagnostik mit dazu. Ja? Bei Unterbauchschmerzen immer auch Urin kontrollieren. Okay. Egal, egal was er hat. Die digitale Untersuchung, hocam. Digital, richtig, ganz genau. Digital rektale Untersuchung, auf jeden Fall. Aber ich dachte, das wäre vielleicht mit der körperlichen Untersuchung mit dabei gewesen. Und Sie haben jetzt, machen auch einen Ultraschall, okay. Ja. Was kann dieser Patient denn an Differentialdiagnosen haben? Was kommt Ihnen in den Sinn? Er hat Bauchschmerzen. Mitte und linksseitig. Was könnte es sein? Also wie viele Differentialdiagnosen? Differentialdiagnose, Darmprobleme, welche? Gastroenteritis zum Beispiel. Gastroenteritis kann sein, richtig? Weiter? Ja, weil er hat Diarrhö manchmal. Weiter. Was noch? Was noch? Was kann es noch sein? Wir brauchen Arbeitsdiagnosen. Kann er einen Armdesinfekt haben? Rolitiasis. Er kann eine Gastroenteritis haben. Er kann einen Harnwegsinfekt haben. Er kann einen Nierenkolik haben. Das passt aber nicht mit dem Stuhlgang zusammen. Was kann er noch haben? Was fällt Ihnen ein? Sie müssen ein bisschen überlegen. Hallo? Können Sie mich hören? Divertikulosis. Er kann die Vertikulitis haben, richtig? Was noch? Kolonkarzinom. Kolonkarzinom kann er haben. Sehr gut. Ist die Kollegin noch da, Frau Wurong, oder ist sie weg? Ich bin da. Achso, ich höre Sie nicht. Ja, ich bin da. Colitis ulcerosa? Ja, könnte er haben. Wäre meistens mit Blut und schleimigem Stuhl. Ja. Nicht unbedingt mit Verstopfung. Sie müssen ja, wenn Sie einen Patienten haben in der Notaufnahme, müssen Sie eine Arbeitsdiagnose haben, Verdachtsdiagnosen haben. Ja, so jetzt kommt der Patient und er hat erhöhte Entzündungswerte. Polyzystose, Leukozyten sind hoch. Ja, was könnte er haben? Urin ist unauffällig. Was Colitis könnte ulcerosa akut Form. Ja, könnte sein, richtig. Reizdarmsyndrom könnte auch sein, wäre aber eine Ausschlussdiagnose. Reizdarmsyndrom können Sie nur die Diagnose stellen, wenn Sie alles andere ausgeschlossen haben. Sie können dem Patienten, den Sie zum ersten Mal sehen, nicht sagen, Sie haben ein Reizdarmsyndrom. Das geht nicht. Sie müssen vorher Untersuchungen machen, damit Sie diese Diagnose stellen können. Es ist eine Ausschlussdiagnose. Wenn der Patient jetzt ein erhöhtes Entzündungszeichen hat und er hat auch Leukozyten, die erhöht sind, und er hat Schmerzen, was könnte er haben alles? Der Urin ist unauffällig. Was könnte er haben? Frau Wudam. Ein Mesenterproblem, aber Gut, also hier muss man überlegen, ich helfe Ihnen mal, ich würde arbeiten mit der Diagnose Divertikulitis vielleicht. ja. Linksseitige Unterbauchschmerzen nach Mitte, ausstrahlend oder mittig. Aber er hat ja in der Vorgeschichte auch den Vater, der ein Kolonkarzinom hat. Richtig? Deswegen muss man immer hellhörig sein hier. Was machen wir mit dem Patienten, wenn wir die Arbeitsdiagnose Divertikulitis haben? Aber ich warte im Divertikulitis Blut im Stuhl. Nein. Ja. Müssen Sie nicht haben. Die Vertikulitis hat nicht immer Blut im Stuhl. Okay. Es gibt verschiedene Stadien von Divertikulitis. Ne? Das muss man nochmal durchlesen einmal, Okay. welche Stadien es gibt. Ja. Ja? Mache Es das. gibt die unkomplizierte, komplizierte, phlegmönöse, ruptuierte, alles Mögliche. Das müssen Sie nochmal durchlesen, bitte einmal. Okay. Ja? Das Thema Divertikulitis. Ja, ich kann lesen. Kennen Sie die Therapie von Divertikulitis, von einer Divertikulitis? Wissen Sie nicht. Okay, müssen Sie auch nochmal durch, müssen Sie nochmal durchlesen einmal. Gut. Würden Sie diesen Patienten aufnehmen, stationär oder nicht aufnehmen? Ja, natürlich. Die Patienten sollen aufnehmen, stationär behandelt. Ja. Ja. Stationär genommen. Kann man stationär aufnehmen, um zu gucken, ob alles okay ist, auch mit der Vorgeschichte. Man muss diesem Patienten aber, wenn er nicht zu hohe Entzündungswerte hat, kann man ihn auch nach Hause entlassen. Ja? Und im Ultraschall nichts Auffälliges ist, kann man ihn auch nach Hause entlassen mit antibiotischer Therapie. Oh, okay. Und dann muss man ihm empfehlen, dass man im Verlauf in den nächsten Monaten oder Wochen lieber eine Darmspiegelung machen lässt. Okay. Eine Kolonoskopie. Ja? Aber wenn Entzündungsparameter erhöht, müssen. Müssen wir abwarten. Dann darf Okay. man keine Koloskopie machen. Aber man kann Nein. CT Ja. machen. Ich meine, wenn die Entzündungsparameter erhöht, müssen wir die Patienten stationär aufnehmen. Ja, es kommt Ja. darauf an, wenn sie leicht Okay. erhöht sind, nicht unbedingt, aber wenn sie sehr stark erhöht sind, ja. Ja, okay. Und dann weitere Therapie. Am besten ist, den Patienten aufzunehmen, ne? Dann kann Ja. man intravenöse Antibiotika machen zum Beispiel und man kann ihn vielleicht nach 2, 3 Tagen wieder entlassen. Man muss aber nicht. Man muss nicht. Man kann ihn auch mit Antibiotikum ambulant behandeln. Es kommt immer auf die Situation an. Ja? Es gibt auch Divertikulitis-Patienten, denen muss man gar kein Antibiotikum geben. Man muss nur abwarten. Ja? Das gibt es auch. Manchmal heilt das auch von alleine. Nee, danke. Ja, gibt es sonst irgendwie Fragen noch, irgendwelche Unklarheiten? Okay. Ist der